der Wahnsinn, ja, ja, ja. Weil ich ein Star bin, ja, ja, ja. Flex auf den Bitches, ja, ja, ja. Stand auf den Bitches, ja, ja, ja. Ganz lieben den Boss, ja, ich bin ein Traum. Hat Dropper im Gewick statt in deinem Zaun. Hab's voll an dir in deine Fresse zu hauen. Sieh aus wie der Teufel, man glaubt es kaum. Mystische Flows direkt aus der Sau. Ich schneide dir kurz deine Bauchdecke auf. Lass dein Boris los, also kein besser Lauf. Dein Arsch gehört mir, weil ich deinen Arsch kauf. Fuck, fuck. Ich bin der Shit, Shit. Deine Bitch, Bitch. Wird gefickt, fick. Skinny Satan. Guck, ich bin am Starthorn. Fick deine Bitch so oft, du denkst, ich sei ein Vibrator. Ich bin ein Vollzeit-Pimp. Ja, Haus sind voll, mein Ding. Du sagst, die Chain ist aus Plastik. Das mag ja sein, doch dafür nicht die Waffe. Ich pull am Block ab, schieß dir in den Kopf, Spaß. Du bist ein Opfer, ich bade in Dollars. Ich hab die Chopper, in Sicherheit und schieße dich tot. Ich bin ein Rockstar, fick Bitches nach Hause und auf Klo. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Hochbegabt und süß, das ist mein Job, ja. Außer Cash und Frauen nicht zum Kopf, ja, ja. Die Erderwärmung steigt, es wird hot. Immer wenn ich neue Mucke drop, wow, wow. Investier mein ganzes Geld in Wasser. Reise zu den Fidschis und trink Wasser. Egal wie gut du rappst, ich rappe krasser. Im Double Cup befindet sich das Wasser, ja. Isaac aka, ich bin so nice. Ich hole mir den Jaguar in Weiß. Ich bin kein normaler Rapper, nein. Ich bin ein Projekt der FBI, ja, ja. Camouflage-Muster auf dem Shirt. Ich bin ein Magnet für heiße Girls. Ich pulle ab im Ventador-Stell. Beeinflusst mit meinem Style die ganze Welt, ja, ja.